Sicher erinnert ihr euch an Mufasa, den König der Löwen, der über das geweihte Land herrschte, und an Simba, seinen kleinen Sohn. Und bestimmt erinnert ihr euch auch an Scar, den bösen Bruder des Königs. Weil er selber der Herrscher sein wollte, brachte er Mufasa um und redete dann dem kleinen Simba ein, er trage die Schuld am Tod seines Vaters. Ihm bliebe nichts anderes, als wegzulaufen und niemals wieder heimzukehren. Während der niederträchtige Scar gemeinsam mit den Hyänen die Regierung übernahm, floh Simba aus dem geweihten Land. Weit draußen in der Wüste, unter der sengenden Sonne Afrikas, brach er schließlich erschöpft zusammen. Glücklicherweise wurde der Kleine gerettet, und zwar von Timon, dem Erdmännchen, und Pumba, dem Warzenschwein. Wie es dazu kam, dass diese beiden genau im richtigen Moment zur Stelle waren, tja, das ist eine ganz eigene Geschichte. Bevor er Pumba kennenlernte, lebte Timon zusammen mit anderen Erdmännchen unter der Erde und grub dort Gänge, um sich vor den Hyänen zu verstecken. Allerdings war er nicht sehr geschickt und so war es eines Tages mal wieder soweit. Die Decke seines frisch gegrabenen Tunnels stürzte ein, sodass nun etliche Erdmännchen schutzlos im Freien standen. Böse starrten sie auf den armen Timon, der sie verlegen angrinste. Wie schön, euch zu sehen! Wirklich toll, Timon! Super Leistung, du Tunneltrottel! Wer sonst bringt so etwas fertig? Viermal in einer Woche, ein neuer Rekord! Timons Mutter krabbelte aus den Tunneltrümmern hervor. Sie machte ein bekümmertes Gesicht und führte ihren Sohn ein paar Schritte zur Seite, um in Ruhe mit ihm reden zu können. Timon, so kann's nicht weitergehen. Allein in diesem Monat hast du 4 Wände zum Einsturz gebracht und 2 Tunnelausgänge verschüttet. Jeder muss hier auf den anderen aufpassen. Unser Überleben hängt davon ab. Aber wozu? Alles, was wir tun, ist graben, um uns zu verstecken und uns verstecken, um zu graben. Ich möchte irgendwohin, wo man nicht immer nur Gänge graben und den Kopf in den Sand stecken muss. Ist es denn so schlimm, von einem schöneren Zuhause zu träumen? Ich möchte dir mal etwas zeigen. Sieh mal, Timon. Jetzt sieh schon hin. Sieh dir den Horizont an. Jenseits der Bäume, hinter der Steppe, alles, was das Licht berührt. Gehört jemand anderem? Eigentlich hatte Timons Mutter vorgehabt, ihrem Sohn etwas über das Leben zu erzählen und vor allem über die Gefahren, die überall lauerten. Aber sie kam nicht mehr dazu, denn Timons Onkel Max gesellte sich zu den beiden. Und nun erzählte er. Wir sind bloß Fressen für die anderen Tiere. Ein Festmahl auf 4 Beinen. Alle haben uns nur zum Fressen gern. Aber wenn sie sterben, werden sie wieder zu Gras. Und wir essen das Gras, oder? Nein, nicht mal das. Wir bekommen von Gras Verdauungsprobleme. Sehr schön, Max. Danke, du bist eine große Hilfe. Schätze. Ein Männchen, ein feines Fressen. Danke, Onkel Max. Ich glaube, Onkel Max hat beim Butteln mit der Birne einen Stein zu viel rausgehauen. Aber er hat recht, Timon. Ach, wenn ich nur wüsste, wie wir dich in die Gemeinschaft eingliedern könnten. Sie legte ihre Stirn in tiefe Sorgenfalten und dachte nach. Und plötzlich hatte sie einen Einfall. Wenn Timon für die Arbeit unter der Erde nicht so gut geeignet war, vielleicht sollte er besser über der Erde arbeiten, als Wachposten. Das ist es genau, mein Sohn, der Wachposten. Timon, der Wachposten. Timon, der Wachposten? Dann erspart den Hyäne doch gleich die Arbeit und tötet mich. Tötet mich auf der Stelle. Keine so schlechte Idee. Es ist einfach. Du musst nur nach Hyänen Ausschau halten und wenn du eine siehst, schreien, so wie Eisen Joe. Eisen Joe war das Erdmännchen, das gerade Wache hielt. Um Timon zu zeigen, was ein Wachposten zu tun hatte, führten seine Mutter und Onkel Max ihn zu dem Hügel, auf dem Eisen Joe nach Hyänen Ausschau hielt. Sie konnten ihn aber leider nicht mehr bei der Arbeit beobachten. Durch das anstrengende Wachestehen und die ständige Angst vor den Hyänen hatte er nämlich gerade einen Nervenzusammenbruch erlitten. Nicht die Augen zu machen! Nicht wegsehen! Jemand muss es bewachen! Jemand muss es beschützen! Timon schaute zu, wie 2 hilfsbereite Erdmännchen den armen Eisen Joe nach Hause trugen und plötzlich fand er es gar nicht so verlockend, ein Wachposten zu sein. Seine Mutter merkte das und zählte sofort die Vorzüge dieser Arbeit auf. Also wirklich, du bist draußen, an der frischen Luft und immer unter freiem Himmel. Wolltest du das nicht? Sie schaute Onkel Max an, der kopfschüttelnd zuhörte. Oder vielleicht willst du ihn ja unbedingt wieder in deinem Buddelteam haben. Nein! Gut, dann sind wir uns ja alle einig, Timon. Hör auf deinen Onkel Max, denn er wird dir jetzt alles beibringen. Schätzchen, es muss diesmal einfach gut gehen. Da Onkel Max auf keinen Fall wollte, dass Timon jemals wieder einen Tunnel zum Einsturz brachte, zeigte er ihm nun, was ein Wachposten zu tun hatte. Spähen, wittern, ducken! Spähen, wittern, ducken! Spähen, wittern, ducken! Spähen, wittern, ducken! Gut. So. Was genau machen wir, wenn wir eine Hyäne sehen? Zeta und Mordio schreien? Ganz recht, Bürschchen! Denn in der Welt da draußen lauern große Gefahren! Große Gefahren! Ui, schon wieder die Gefahrennummer. Nur darauf, uns in Stücke zu reißen! Bravo, Onkel Max verließ den Hügel und nun hielt Timon Wache. Genauso, wie er es eben gelernt hatte. Er ging auf und ab und hielt Ausschau. Irgendwie hat das was. Spähen, wittern, ducken. Spähen, wittern, ducken. Spähen, wittern, ducken. Spähen, wittern, ducken. Doch bald schon fand Timon das Wachpostendasein ziemlich eintönig und er begann zu singen. Einfach so, um sich die Langeweile zu vertreiben. Das war ein Fehler, denn so bemerkte er nicht, dass drei Hyänen heranschlichen. Dann standen sie plötzlich vor ihm und starrten gierig grinsend auf den Kleinen hinunter, der vor Schreck ganz starr wurde. Oh, seht mal, unser Essen singt. Ich dachte immer nur Böhnchen geben, Tönchen. Selber Hai, wie geht's denn? Eine der Hyänen versetzte Timon einen Hieb mit der Pfote, sodass er kopfüber den Hügel hinunterkullerte und unten mit Onkel Max zusammenprallte. Okay. Das ist nicht der Zeitpunkt für Balgereien, Timon. Du sollst da oben Ausschau halten nach... Hyänen! Voller Panik verschwanden die Erdmännchen blitzschnell in ihren Tunneln, wo Timons Mutter kontrollierte, ob es auch allen gelungen war, den Hyänen zu entkommen. Stummel, Schnuffi, Flitzer? Oh, jetzt bin ich aber erleichtert, niemand wurde... Oh, wo ist Onkel Max? Ängstlich schauten die Erdmännchen aus ihrem Tunnel und sahen, wie Onkel Max gnadenlos von den Hyänen gehetzt wurde. Max! Renn um dein Leben! Stell dich tot! Lauf weg! Du schaffst das! Onkel Max schaffte es tatsächlich. In letzter Sekunde und völlig außer Atem konnte er sich in den Tunnel retten. Wer sie zu spät duckt, den bestraft die Hyäne. Entkräftet sank er auf den Boden und sofort kümmerten sich die anderen Erdmännchen voller Mitleid um ihn. Keines sagte ein Wort zu Timon oder schaute ihn an. Und so hatte der das Gefühl, nun etwas sagen zu müssen. Ich sollte euch wohl alle um Verzeihung bitten. Na gut, ich habe einen winzigen Fehler gemacht. Wer von euch hat nicht schon mal während der Wache ein Liedchen angestimmt, hä? Komm schon, hebt die Pfötchen hoch. Okay. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, aber ich bin mir sicher, eines Tages werden wir alle darüber lachen. Glaubt mir. Ich habe an dich geglaubt. Aber... Als alle Erdmännchen außer seiner Mutter sich abwandten und ihn keines Blickes mehr würdigten, verließ Timon mit gesenktem Kopf den Tunnel. Ganz langsam ging er zu dem Hügel hinauf, auf dem er als Wachposten so versagt hatte, setzte sich dort auf einen großen Stein und starrte traurig in die Ferne. So blieb er sitzen, vollkommen reglos, bis seine Mutter kam und ihm tröstend über den Kopf strich. Ach, mein Kleiner... Ich passe einfach nicht hierher zu euch. Die mögen mich nicht einmal. Das stimmt doch nicht. Alle mögen dich. Wer mag mich denn außer dir? Außer mir? Ich muss meinen Platz auf der Welt finden. Und hier ist er nicht. Doch, das ist er. Wir müssen nur noch das Richtige für dich finden. Und das werden wir. Mein Platz ist da draußen, Mama. Ich weiß zwar noch nicht genau wo und wie weit fort von hier, aber in die Gegend muss ich. Nun mal sagte, ich weiß was, wenn wir... Nein. Nun erkannte Timons Mutter, dass sie ihren geliebten Sohn nicht länger halten konnte. So schwer es ihr auch fiel, sie musste ihn wohl in die Ferne ziehen lassen. Oh, Naja, ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Kleiner. Dankbar und glücklich strahlte Timon seine Mutter an und dann fielen sich die beiden in die Arme. Oh, ich hab dich so lieb. Ich hab dich auch lieb. Ach, Timmy. Mein Timmy. Mama. Es sah ganz so aus, als wolle seine Mutter ihn gar nicht mehr loslassen. Aber schließlich gelang es Timon doch, sich aus ihrer liebevollen Umarmung zu lösen. Ich komm schon klar. Oh, das weiß ich doch, sicherlich. Er gab seiner Mutter einen letzten Kuss, dann drehte er sich um und machte sich auf den Weg. Pass gut auf dich auf! Mach ich! Und lass dich nicht von Fremden ansprechen! Schon klar, Mama! Und denk daran, dich auch gut gelaunt und voller Tatendrang marschierte Timon los, fest entschlossen, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen und eine wunderschöne neue Heimat zu finden. Doch Tatendrang und gute Laune ließen sehr schnell nach und als er in der Dämmerung unter einem großen Baum anhielt, wurde ihm mit einem Mal klar, dass er in dieser endlosen Weite ganz allein war. Mutterseelenallein. Mami! Mami! Was mache ich hier eigentlich? Wohin soll ich gehen? Das kommt drauf an, was du suchst. Vor Schreck plumpste Timon auf sein Hinterteil. Dann sah er, wem die Stimme gehörte. Es war ein alter Pavian mit großer, weißer Mähne, der nun von dem Baum herunterkletterte. Timon glaubte, dass sein letztes Stündlein geschlagen hatte, denn das große Tier war ein dickes, rotes Warzenschwein mit einem riesigen Maul und gefährlich scharfen Hauern. Bitte iss mich gleich auf und beeil dich. Ich bin äußerst schmerzempfindlich. Beruhige dich, kleiner Kerl. Ich will dich gar nicht essen. Was? Willst du nicht? Und warum hast du mich dann verfolgt? Na, ich hab dich vorhin hier vorbeilaufen sehen und dachte, so ein kleiner Kerl wie du sollte nicht alleine hier draußen sein. Na toll, und was ist mit dir? Du bist doch auch allein. Du bist doch allein, oder nicht? Ja, die meisten Tiere machen einen großen Bogen um mich. Ah ja? Sogar die Hungrigen? Ja, ich verscheuche fast jeden. Sobald mich jemand kommen sieht, geht er sofort in Deckung. Sie können mir gar nicht schnell genug aus dem Weg gehen. Interessant, interessant. Diese mächtigen Hauer können ihre Wirkung auch nicht verfehlen. Die lassen sie vor Angst erzittern. Eigentlich sagen sie immer, dass ich ihnen den Appetit verderbe. Wow, dann ist das so, als hättest du eine besondere Macht. Besondere Macht? Naja, es kann schon ziemlich mächtig sein, ja. Perfekt, engagiert. Toll! Als was? Du garantierst mir eine sorgenfreie kleine Zuflucht an dem großen spitzen Felsen da drüben. Und? Du willst, dass ich mit dir mitkomme? Gibt's hier sonst noch irgendwo ein dickes, liebenswertes Warzenschwein, das zufällig rasiermesserscharfe Hauer hat und die Fähigkeit, Raubtiere abzuwehren? Dein Schwein für alles. Du und ich, das kann ich dir flüstern. Wir sind auf gleicher Augenhöhe. Du meinst, wie Freunde? Na, nun mal langsam, Dickerchen. Ich würde eher sagen, sowas wie, Bekannte. Oh. Naja, es ist ein Anfang. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Timon. Pumba! Gesundheit. Also Pumba. Dann ziehen wir mal los. Alles klar. Bekannter. Eine Sache will ich aber noch von dir wissen. Die Tatsache, dass du mich nicht essen wolltest, lässt mich fragen, was für ein abgedrehtes Warzenschwein bist du eigentlich? Ich bin ein Insektenfresser. Ach, ein Larvenliebhaber. Na sowas, ich doch auch. Zwei Gourmets in der Savanne. Ich persönlich esse am liebsten Krabbeltiere. Wie ist es mit dir, mein Vetter? Die mit Flügeln schmecken mir am besten. Pumba, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Bekanntschaft. Gemeinsam machten sich die beiden auf den Weg zu dem großen Felsen, wobei es Timon von nun an äußerst bequem hatte. Der kleine Kerl musste nämlich keinen Schritt mehr laufen. Er durfte auf Pumbas dickem Schädel sitzen und stolz durch die Savanne reiten. So ging es im Schweinsgalopp voran. Und am frühen Morgen, gleich nach Sonnenaufgang, waren sie schon kurz vor ihrem Ziel. Dann aber, als sie über eine kleine Hügelkuppe ritten, bot sich ihnen ein so unerwarteter Anblick, dass Pumba ganz plötzlich bremste. Sie trauten ihren Augen nicht. Vor ihnen stand eine riesige Herde von Tieren. Elefanten und Giraffen, Zebras und Antilopen, Nilpferde und Nashörner, einfach alle Tiere, die im geweihten Land lebten, waren an dieser Stelle zusammengekommen. Timon und Pumba waren also ganz und gar nicht die einzigen, die zu dem großen Felsen wollten. Wir kommen wohl zu spät! Der Grundstücksmarkt boomt! Dieser großmäulige Affe, der muss es in die ganze Welt hinaus posaunt haben! Was genau hat er denn gesagt? Es gibt mehr, als du siehst. Vielleicht meint er, es gibt mehr zu sehen, als nur den großen spitzen Felsen? Vielleicht meint er, es gibt mehr zu sehen, als nur den großen spitzen Felsen. Hm? Tja, dann wollen wir doch mal einen kleinen Blick drauf werfen. Timon spähte zum Horizont. Es gibt mehr, als ich sehe. Mehr, als ich sehe. Mehr, als ich sehe. Auf der linken Seite war nur die endlos weite Savanne zu sehen. Als er aber nach rechts schaute, entdeckte er ein kleines Stück hinter dem großen Felsen einen Hügel, auf dem ein paar Bäume standen. Und zwischen diesen Bäumen war der Eingang zu einer Höhle zu sehen. Timon bekam leuchtende Augen und war ganz sicher, sein Traumzuhause entdeckt zu haben. Mehr als ich sehe. Hohoho, aber hallo! Dieser Affe hat einen guten Riecher, was Immobilien angeht. Timon, sieh mal! Haha! Da ist ja der Affe! Was hält er denn da in die Luft? Ach, ist doch egal, wen interessiert das schon? Timon und Pumba wussten nicht, dass oben auf dem Felsen, dem Königsfelsen, eine feierliche Zeremonie stattfand, zu der sich die vielen Tiere hier versammelt hatten. Sie alle wollten nämlich ein ganz besonderes Löwenbaby feiern. Und in diesem Moment hielt der weise alte Pavian es in die Höhe, um es vorzustellen. Das Löwenbaby hieß Simba und es war der neugeborene Sohn des Löwenkönigs. Das kleine Erdmännchen und das dicke Warzenschwein ahnten nicht, dass sie dem kleinen Simba schon bald begegnen würden und so interessierten sie sich auch nicht ein bisschen für die Zeremonie. Timon wollte nur eines. Er wollte auf kürzestem Weg zu dem Hügel hinter dem Königsfelsen. Komm schon, mein Traumzuhause erwartet mich. Oh, ich hab's nicht so mit Massenveranstaltungen. Wir sollten sie lieber umgehen. Du müsstest doch wissen, dass die kürzeste Verbindung zwischen mir und meinem Traumzuhause eine gerade Linie ist. Folge mir. Weil er auf keinen Fall einen Umweg machen wollte und weil er sich in der Gesellschaft des dicken Warzenschweins sehr sicher fühlte, marschierte Timon ganz frech voran, mitten in die riesige Herde hinein. Mach Platz! Mach Platz! Vorsicht, Twiggy! Mm. Heiß und fertig! Pumba allerdings mochte ihm nicht so recht folgen. Timon, ich muss dir unbedingt was sagen! Pumba, Pumba, Pumba. Wir haben noch viel Zeit zum Plaudern, wenn wir unser Zuhause gefunden haben. Ich weiß nicht, ob ich es bis dahin noch aushalte. Nun mach mal nicht so einen Wind hier. Ich habe ein ganz blödes Gefühl. Ja, ja, Mitgefühl. Vertrau einfach deinem Gefühl. Das blöde Gefühl, das Pumba hatte, saß irgendwo ziemlich tief in seinem dicken Bauch. Dort rumorte es nämlich ganz gewaltig. Und was passieren kann, wenn es in einem Bauch ganz gewaltig rumort, das ist ja bekannt. Um es kurz zu machen, der arme Pumba litt unter starken Blähungen. Und nun, mitten in der riesigen Herde, passierte ihm ein Missgeschick. Etliche Tiere, die das Pech hatten, sich in der Nähe des dicken Warzenschweins aufzuhalten, wurden auf der Stelle ohnmächtig. Ein paar Zebras, die weiter entfernt standen, bemerkten nichts von Pumbas Problemen, sahen aber, wie einige Nashörner zusammensanken. Oh, sieh mal, die Nashörner verneigen sich. Dann verneigen wir uns auch, lieber. Die Zebras verbeugten sich und als die umstehenden Tiere das sahen, hielten sie es für einen Teil der feierlichen Zeremonie und verneigten sich ebenfalls. Und dann weitere und weitere, bis sich schließlich alle verneigten. Bis auf die natürlich, die ohnmächtig am Boden lagen. Es war ein sehr schöner und feierlicher Anblick. Oben auf dem Königsfelsen hielt der alte Pavian den Sohn des Löwenkönigs in die Höhe und unten verneigten sich alle seine Untertanen. Timon, der wunderbarerweise nicht ohnmächtig geworden war, interessierte sich noch immer nicht für die Zeremonie, aber er verstand nun, was Pumba bei ihrer ersten Begegnung gemeint hatte, als er davon sprach, dass die meisten Tiere lieber einen weiten Bogen um ihn machten. Da Das soll jetzt also deine besondere Macht sein, ja? Was für eine Waffe! Du meinst, es macht dir nichts aus? Im Gegenteil. Gibst du Gas, hab ich Spaß. Na ja, ich blas nicht so gern ins eigene Horn. Ja, und das ist doch ganz gut so. Auf, Pumba, folge mir! Auf Schritt und Tritt! Frohen Mutes liefen die beiden zwischen den vielen Tieren hindurch, dann an dem großen Felsen vorbei und schließlich erreichten sie den Hügel, wo Timons Traumzuhause auf sie wartete. Endlich angekommen, mein fettes Nettes! Der Traum vom Glück. Und ich muss es mit niemandem teilen. Ist es hier draußen nicht ein bisschen einsam? Einsam? Du meinst ohne Verpflichtungen? Dieses ständige Aufeinanderhocken, das habe ich doch zu Hause gehabt. Hier habe ich alles, was ich brauche. Erfrischungsgetränke, eine kuschelige Hängematte, einen rauschenden Bach. Und es ist alles meins. Oh. Naja, offenbar hast du ja alles, was du brauchst. Also, dann kann ich jetzt ja gehen. Oh, Augenblick. Warte. Es steht doch hier nirgendwo geschrieben, dass du gehen musst. Ich meine, wenn du willst, dann... Oh, super. Ich habe schon zwei Betten gemacht. Eins für dich und eins für mich. In der Höhle, die nun ihr neues Zuhause war, hatte Pumba zwei sehr einladend aussehende Betten aus frischem Gras hergerichtet. Ein großes für sich und ein kleines für Timon. Je, von den ganzen Bauarbeiten bin ich ja total fertig. Ich hau mich mal gleich aufs Öhrchen. Ja. Gute Nacht. Träume süß. Träum vom Raupenparadies. Schon bei Sonnenaufgang wurden die beiden wieder wach. Genauer gesagt, sie wurden aus dem Schlaf gerissen. Hey, geht's nicht ein Sofort war ihnen klar, dass sie nicht allein auf ihrem Hügel waren und dass sie ganz und gar nicht ihr Traumzuhause gefunden hatten. Sie hatten nämlich Nachbarn. Sehr viele und sehr laute Nachbarn, die ganz in der Nähe die Geburt des kleinen Löwenjungen feierten, mit lauter Musik, mit Tanz und Gesang. Enttäuscht verließen Timon und Pumba das Heim, das sie eben erst bezogen hatten, und machten sich wieder auf den Weg. Auf der Suche nach dem wahren Traumzuhause wanderten sie durch die Savanne, kletterten über Hügel, durchquerten Wälder und gingen immer weiter und weiter. Kopf hoch, Pumba! Unser Traum zu Hause muss hier irgendwo sein. Weißt du, Timon, ich bin mal an einem Platz vorbeigekommen, der könnte genau der richtige für dich sein. Tosende Wasserfälle, in einer saftig grünen Oase gelegen, eine wahre Augenweide. Hey, vergiss es, Pumba. Ich bin Realist und ich werde bestimmt keiner Illusion nachjagen. Ich sehe, dass es mehr gibt, als ich sehe. Aber wenn es gerade nicht mehr gibt, als du siehst, wie weißt du denn, ob du schon da bist? Nun, das werde ich dir gern verraten. Wir sind da. Entgeistert schaute sich Pumba um. Der Ort, an dem sie sich gerade befanden, hatte für ihn nicht die geringste Ähnlichkeit mit einem Traumzuhause. Ringsherum lagen zahllose, verwitterte, bleiche Elefantenschädel und riesige Stoßzähne. Es war wirklich äußerst trostlos hier, aber Timon schien davon nichts zu bemerken. Das ist ein idyllischer Ort, rustikal, malerisch. Der Traum vom Glück, Pumba. Ich meine, man muss noch ein bisschen was dran tun, aber die Substanz ist knochenhart. Und immerhin ist es ein Elefantenfriedhof. Verstehst du? Wer besucht schon einen Elefantenfriedhof? Doch da täuschte er sich, denn in diesem Moment jagte ganz in ihrer Nähe ein großer Löwe vorbei und Timon erstarrte vor Schreck. Ich sehe Fleischfresser. Sofort zogen sie weiter, denn an einem Ort, der von Löwen besucht wurde, konnten sie natürlich nicht bleiben. Nicht lange danach fanden die beiden Gefährten eine Höhle. Die wirkte eigentlich nicht sehr gemütlich, aber Timon, der seit der Begegnung mit dem Löwen ziemlich nervös wirkte, bestand darauf, zu bleiben. Es gibt mehr, als ich sehe! Es gibt mehr, als ich sehe! Es gibt mehr, als ich sehe! Du, Timon, können wir nicht nochmal von dem Platz sprechen, von dem ich dir erzählt habe? Hey, hier ist jetzt unser Traum zu Hause, mein Vetter! Timon setzte sich auf den Boden, sprang aber sofort wieder auf. Denn aus dem Boden strömte heißer Dampf und verbrannte ihm das Hinterteil. Dampf. Dampf ist gut. Dampf ist Wasser. Wasser ist nötig. Was braucht man mehr? Ein bisschen Dampf und was zum Mampfen. Mimpfen. Ich fühle mich schon sowas von zu Hause. Und zwar hier. Schön abgelegen. Beste Lage. Keine ungebetenen Gäste. Schon wieder täuschte er sich, denn jetzt huschten geheimnisvolle Schatten über die Wand und die beiden erkannten, dass die rechtmäßigen Bewohner dieser Höhle sich näherten. Timon und Pumba zogen es vor, blitzschnell zu verschwinden. Auch die nächste Station auf ihrer langen Wanderung war noch längst nicht das Traumzuhause. Es war eine tiefe, sengend heiße Schlucht. Was diesem Ort an Wasser und Schatten fehlt, macht er wieder wett durch sengende Hitze und gleißendes Sonnenlicht. Der Traum vom Glück, Pumba! Nein, der Traum vom Glück war es ganz und gar nicht. Hier war es nicht nur heiß und trocken, sondern auch höchst gefährlich. Denn in diesem Moment sahen die beiden, wie eine riesige Herde Gnus auf sie zuraste. Laufen wir jetzt um unser Leben? Ja, ich denke schon. Timon schwang sich auf Pumbas Schädel und dann ging es los. Niemals zuvor war das dicke Warzenschwein so schnell galoppiert wie jetzt. Sie erreichten den Ausgang der Schlucht und um von den heranstürmenden Gnus nicht überrannt zu werden, blieb ihnen nichts anderes, als über eine Felskante in die Tiefe zu springen. Halt dich fest, Timon! Das war's! Auf Wiedersehen, grüß Mutter schön! Pumba sprang. Und dann fielen sie und fielen und fielen. Das war alles? Das war ja gar nicht so schlimm. So leicht lässt sich der alte Timon nicht unterkriegen. Ja, da will ich schon mehr sehen. Das hätte er vielleicht besser nicht gesagt. Denn nun bekam er mehr zu sehen. Und zwar nichts Gutes. Sie trieben nämlich auf eine Stelle zu, an welcher der Fluss einfach aufzuhören schien. Wie abgeschnitten. Du Pumba, eine Frage. Ist es vielleicht möglich, vom Rand der Erde zu fallen? Nein, eigentlich nicht. Die Erde ist rund wie eine Kugel, Timon, also kann sie gar keinen Rand haben. Es war auch nicht der Rand der Erde. Es war eine Kante, über die der Fluss in einem gewaltigen Wasserfall in die Tiefe stürzte. Timon und Pumba wurden von den Fluten mitgerissen und so fielen sie zum zweiten Mal. Und fielen und fielen. Sie fielen noch viel tiefer als beim vorigen Mal, aber auch diesen Sturz überstanden sie vollkommen unverletzt. Wieder landeten sie in einem Fluss und konnten sich schließlich vollkommen erschöpft ans Ufer retten. Timon, alles in Ordnung? Ich geb's auf! Aber du kannst nicht aufgeben, wir haben unser Traum zu Hause noch nicht gefunden. Vergiss es, Pumba. Ich habe dich schon lange genug aufgehalten. Ich gehe wieder nach Hause und ich schlage vor, dass du dasselbe tust. Oh, ich würde das ja tun, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Klar kannst du das, Kumpel. Ich stehe dir nicht im Weg. Nein, ich meinte, ich habe kein Zuhause. Wieso? Hast du dich verlaufen? War's nirgendwo gut genug für dich? Oh, heißt das, du bist ganz allein auf der großen, weiten Welt? Ehrlich gesagt, ich bin auch ganz allein. Pumba, du bist der einzige Freund, den ich jemals hatte. Du meinst? Ja, Pumba. Und Freunde gehen zusammen durch dick und dünn. Inzwischen war es Abend geworden. Und die beiden, die nun nicht länger nur Bekannte waren, sondern Freunde, schliefen glücklich und zufrieden ein. Gleich dort, wo sie aus dem Wasser ans Ufer gekrabbelt waren. Als er am nächsten Morgen erwachte, reckte und streckte sich Timon ausgiebig. Dann schaute er nachdenklich über den Fluss. Ach ja. Ja, mal schade, dass wir den perfekten Ort nicht gefunden haben. Warum haben wir bloß auf diesen bescheuerten Affen gehört? Pumba schaute nicht zum Fluss, sondern in die Gegenrichtung. Und er traute seinen Augen nicht. Er sah den Ort, von dem er seinem Freund schon vorgeschwärmt hatte. Sag mal, gibst du nicht vielleicht ein bisschen zu früh auf, Timon? Es gibt mehr, als ich sehe. Jetzt drehte sich Timon um und sah in die gleiche Richtung wie Pumba. Ich hab dir doch von diesem wunderschönen Platz erzählt. Vergiss den endlich. Sieh dir an, was ich gefunden habe. Es gibt ja viel mehr, als ich sehe. Pumba, das ist unser Traum zu Hause. Sofort machten sie sich auf den Weg und schon bald waren sie da, in ihrem Traum zu Hause. Und das war es wirklich. Ganz so, wie Pumba es geschildert hatte. Es war eine saftig grüne Oase. Hier gab es tosende Wasserfälle, aber auch kleine Teiche, die zum Baden einluden. Überall wuchsen wunderschöne Blumen und von den Bäumen hingen Lianen, die man als Hängematten nutzen konnte. Und vor allem, es war reichlich für Essen gesorgt. Denn es gab Käfer, Würmer und Larven im Überfluss. Das muss gefeiert werden! Der Affe hatte recht, wir haben ihn gefunden, den Traum vom Glück. Ich zaubere uns schnell eine Kleinigkeit. Und er hatte auch den perfekten Namen dafür. Essen ist fertig. Das klang richtig jazzig, da lag Musik drin. Hadulaladada? Probier das mal. Havurma frittata. Nein, das ist es nicht. Insecta salata. Hör auf, Pumba, ich muss nachdenken. Ricotta raupana. Zwei Wörter. Macaroni con larva. Mit sechs Silben. Kahuna colada. Zwölf Buchstaben. Kandierte Banane. Reimt sich auf. Käfer spisata. Denken. Versuch's mal pikanter. Ich hab's vergessen. Mach mit beim Lambada. Hey, wie kannst du bloß in einem solchen Moment tanzen? Ich reib mich hier auf. Oh, entschuldige bitte, Kumpel. Hakuna Matata. Wie meinen? Hakuna Matata, das bedeutet keine Sorgen. Sie lebten nun also in ihrem Traum zu Hause. In ihrem Hakuna Matata. Es war das Paradies. Es gab hier keine Raubtiere, vor denen sie sich fürchten mussten. Und die beiden Freunde hatten nichts anderes zu tun, als zu essen, sich auszuruhen, zu schlafen, dann wieder zu essen, eine Zeit lang nichts zu tun, sich davon auszuruhen und dann wieder schlafen zu gehen. Hin und wieder gingen sie auch spazieren oder sie badeten in ihrem Swimmingpool, einem wunderschön gelegenen Teich. Oder sie spielten unterhaltsame Spiele, wie zum Beispiel Namenrülpsen, Larvenlutschen, Käferknabbern oder Madenmampfen. Eines Tages spielten sie etwas Neues, nämlich Bowling mit Stachelschweinen. Timon bekam dabei einige Stacheln ab, die Pumba ihm nun aus dem verlängerten Rücken ziehen musste. Also Bowling mit Stachelschweinen war nicht die beste Idee, was? Nein, kommt gleich nach Sackküpfen mit schlecht gelaunten Schlangen drin. Oh, das gibt eine Narbe. Zufällig schaute Pumba zwischen den Bäumen ihres Paradieses hindurch in die angrenzende Wüste. Und er sah einen Schwarm Aasgeier. Einige dieser großen Vögel kreisten in der Luft, andere hüpften auf dem Boden um irgendetwas, das dort lag, herum. Hey! Sieh mal, Timon, Aasgeier! Sollen wir sie wieder aufmischen? Ja klar, es gibt bestimmt noch einen Körperteil, an dem ich nicht verletzt bin. Oh bitte! Oh bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte! Nein, Pumba, ich bin fertig. Geh nur allein, ich mach Schluss für heute. Aber allein macht es gar keinen Spaß! Ach, warum nicht? Sag niemals nie, das darfst du nie vergessen. Timon sprang auf Pumbas Kopf und dann ging es im gestreckten Galopp hinaus in die Wüste. Die Aasgeier flogen erschreckt davon und die beiden Freunde fanden den kleinen Simba. Er war es, der dort am Boden lag. Er war vollkommen entkräftet und wäre sicher ein Opfer der Geier geworden, hätten Timon und Pumba ihn nicht gefunden. Aber sie waren nicht nur Simbas Retter. Von nun an waren sie auch seine Pflegeeltern und übernahmen gemeinsam die Kindererziehung. Anfangs konnten sie keine Nacht durchschlafen. Entweder weil der Kleine mal musste, oder weil er durstig war, oder weil er schlecht geträumt hatte. Dann aber, als Simba größer wurde, begann eine wunderschöne Zeit und die drei genossen das sorgenfreie Leben in ihrem Dschungelparadies. Sie aßen, faulenzten, spielten und schliefen. und wenn sie morgens wach wurden, begann das Ganze wieder von vorn. Genau so war es auch an jenem Tag, an dem Timon und Simba den Wettbewerb im Schneckenschlürfen austrugen. Es begann damit, dass der Löwe erwachte und sehr herzhaft gähnte. Pass auf, wo du deinen morgendlichen Atem hinbläst. Braucht man nicht eine Genehmigung für sowas? Diesen Weckruf habe ich nicht bestellt. Da ist wohl jemand mit der falschen Pfote aufgestanden. Was ist denn los, Paps? Leidest du etwa unter Hakuna Matata? Hör mal, Sunny Boy. Ich habe Hakuna Matata erfunden. Ach ja? Und ich hab's perfektioniert. Ja, klar, klar hast du das. Pumba? Sag uns mal, wer hält denn den Weltrekord im Namen Rülpsen? Ich glaube, das ist Simba. Oh, na schön. Und wer ist der Weltmeister im Larvenlutschen? Wieder Simba. Zeckenquetschen? Simba. Käferknabbern? Simba. Magenmampfen? Auch Simba. Schneckenschlürfen? Niemand. Bisher hatten wir noch keinen Wettbewerb im Schneckenschlürfen. Timon und Simba machten sich daran, einen riesigen Berg dicker Schnecken zusammenzutragen. Pumba, der ja eigentlich kein Kostverächter war und gerne viel aß, schüttelte den Kopf. Ich halte das nicht für eine so gute Idee. Es war wie bei einem Duell. Simba schlürfte seine erste Schnecke, Timon tat das Gleiche. Dann vertilgte Simba die zweite und Timon zog sofort wieder gleich. Und so ging es weiter, Schnecke für Schnecke. Kurz bevor die beiden den ganzen Berg geschafft hatten, musste Timon aufgeben. Damit hatte Simba zwar den Titel Weltmeister im Schneckenschlürfen, aber er hatte auch ziemlich heftige Bauchschmerzen und Timon nicht weniger. Ich habe euch gesagt, dass das keine so gute Idee ist. Natürlich waren solche Anstrengungen äußerst selten. In der Hauptsache beschäftigten sich die drei damit, so wenig wie möglich zu tun und es sich gut gehen zu lassen. Und besonders gern hielten sie sich im warmen Wasser ihres Dschungelswimmingpools auf. Ah, das ist das, was mein Luxuskörper braucht. Ja, nach einem langen Tag des Nichtstuns sollte man sich in Ruhe entspannen. Drei Freunde und keine Sorgen. Was will man mehr? Bin ich kaputt? Ich hau mich schon mal hin. Wenn einer der drei sich zum Schlafen legte, dann folgten ihm die beiden anderen. Simba, der inzwischen sehr groß war, hielt während der Nacht seine Freunde im Arm und so schliefen sie immer eng aneinander gekuschelt. Meistens schliefen sie nicht gleich ein, sondern kitzelten einander erst noch ausgiebig. Timon, du bist dran mit Gute Nacht sagen. Gute Nacht. Träumt süß. Träumt vom Raupenparadies. Es war ein wahrhaft paradiesisches Leben. Und wenn es nach den drei Freunden gegangen wäre, dann hätte es ewig so weitergehen können. Aber es ging nicht so weiter. Plötzlich war die schöne Zeit der Unbekümmertheit vorbei. Und schuld war die Liebe. Simba, der ja inzwischen ein großer Löwe mit einer prächtigen Mähne geworden war, traf nämlich eine Löwin. Nicht irgendeine, sondern Nala, mit der er schon zusammen gewesen war, als er noch ganz klein war. Damals hatten sie miteinander gespielt und sich sehr gemocht. Und als sie sich nun wieder sahen, da dauerte es nicht lange, bis sie sich ineinander verliebten. So glücklich diese beiden waren, so unglücklich waren Timon und Pumba. Sie fürchteten nämlich, Simba zu verlieren und unternahmen nun alles Mögliche, um die beiden auseinanderzubringen. Doch nichts brachte den gewünschten Erfolg. Und so gab Timon schließlich auf. Das war's, Kumpel. Wir haben unser Bestes gegeben, aber ihn hat's erwischt. Vielleicht auch nicht. Du gibst wohl niemals auf, hä? Sieh doch! Du weißt nicht mal, was ich durchgemacht habe. Sag's mir endlich, dann weiß ich es. Vergiss es. Schön! Pumba, weißt du, was das bedeutet? Dass er seine Gefühle nicht ausdrücken kann und sie nicht bindungsfähig ist? Wir haben's geschafft, wir haben sie auseinandergebracht. Er scheint es aber ziemlich schwer zu nehmen. Ja, das stimmt, der arme Kerl. Aber das ist das Beste für uns. Ich meine für ihn. Hakuna Matata ist wieder gesichert, Kumpel. Denn nichts und niemand wird uns jetzt unseren Kleinen wegnehmen. Timon irrte sich, aber das erfuhr er erst am nächsten Morgen. Da kam Nala und berichtete, dass Simba auf dem Weg zum Königsfelsen sei. Er ist weg? Was soll das bedeuten, er ist weg? Es ist genauso, wie der Pavian sagte. Der König ist zurückgekehrt. Jetzt erfuhren Timon und Pumba, welch besonderen Löwen sie großgezogen hatten. Simba hatte nämlich nie erzählt, dass er der Sohn des Königs war und dass er weggelaufen war, weil er glaubte, die Schuld am Tod seines Vaters zu tragen. Von Nala erfuhren die beiden nun, dass der weise alte Pavian inzwischen mit Simba zusammengetroffen war und ihn davon überzeugt hatte, dass er seine Pflicht als König erfüllen müsse. Sein Onkel Scar und die Hyänen hätten das Land ausgeplündert. Überall herrsche Dürre und Hunger. Und nun, so erklärte Nala, sei Simba auf dem Weg ins geweihte Land, um Scar zu vertreiben und seinen rechtmäßigen Platz als König einzunehmen. Von dem, was sie jetzt über ihren Freund Simba erfahren hatten, waren Timon und Pumba so verwirrt, dass ihnen die Worte fehlten. Sprachlos starrten sie die junge Löwin an. Simba braucht uns! Sofort! Er braucht uns? Dann hätte er uns nicht verlassen sollen! Wenn er unbedingt die königliche Hoheit markieren will, dann sage ich nur Tschüss, lebe wohl und auf wieder Dschungeln! Überlass Hakuna Matata jemandem, der damit etwas anfangen kann! Nala schüttelte verwundert den Kopf und lief los, um Simba zu folgen. Auch Pumba wunderte sich sehr über seinen kleinen Freund. Aber Timon, ohne Simba gibt es kein Hakuna Matata. Was erzählst du? Es gibt kein Hakuna Matata? Was ist das für ein Gewäsch, so ein unsinniges Gequatsche? Hier hat sich gar nichts verändert. Wir hatten Hakuna Matata vor Simba und wir haben es immer noch. Wir müssen unserem Freund helfen, Timon. Auch du, Pumba. Du willst einfach weglaufen? Das Paradies aufgeben? Wie war das noch? Freunde gehen zusammen durch dick und dünn. Ja eben. Ich wollte dich gerade dasselbe fragen. Nun machte sich auch Pumba auf, um Simba zu Hilfe zu kommen. Er war tief betrübt, dass Timon nicht mitkommen wollte, aber sein kleiner Freund mochte sich einfach nicht von seinem geliebten Hakuna Matata trennen. Es war doch so schön hier. Hier war doch alles, was er sich je erträumt hatte. Es war das Paradies. Aber nach und nach wurde ihm bewusst, dass er es nicht mehr genießen konnte, jetzt, wo er ganz allein war. Stundenlang saß der kleine Kerl traurig unter einem Baum. Dann sah er überrascht, wie der weise alte Pavian sich aus dem Geäst zu ihm herunterschwamm. Du? Nein, nein, nein, sag kein Wort. Ich weiß, was du sagen willst. Hast du Hakuna Matata gefunden? Oh ja, das habe ich. Nochmal herzlichen Dank. Und ich bin ja so froh, ich bin glücklich, überglücklich, geradezu selig bin ich. Ohohoho, verstehe. Glücklich bist du. Aber wenn du so glücklich bist, warum siehst du dann so miserabel aus? Miserabel sagst du, aber warum sollte ich denn miserabel aussehen? Ach, was weiß ich, vielleicht weil meine beiden besten Freunde auf der Welt mich verlassen haben? Ha, sie sind abgehauen, weil sie eine Mission haben. Meine Freunde sind weg. Und mein Hakuna Matata mit ihnen. In diesem Moment erkannte Timon, dass er gar nicht glücklich sein konnte, wenn er nicht mit seinen Freunden zusammen war. Und ihm war auch klar, dass der Pavian ihm geholfen hatte, das herauszufinden, obwohl er nicht ein Wort gesagt hatte. Danke, gut, dass wir mal darüber geredet haben. Meine Arbeit hier ist getan. Timon lief los. Er rannte so schnell, wie er noch nie gerannt war, und so schaffte er es, den dicken Pumba bald einzuholen. Der war natürlich überglücklich, seinen kleinen Freund nun wieder an seiner Seite zu haben. Sag mal, nennst du das Laufen? Wenn man das Laufen nennen kann. Ich wollte dir Zeit geben, um mich einzuholen. Oh, so ist er eben, mein Pumba. Spring auf, Partner! Unser Typ ist gefragt! Na los, Pumba, gib Gas! Pumba gab sein Bestes. Er galoppierte so schnell er konnte. Timon saß auf seinem Kopf, hielt die Schweineohren wie Zügel fest in der Hand und so flogen sie förmlich über die weite Ebene dahin. Das ist der Stoff, aus dem man Legenden strickt. Ein heroischer Kampf, so werden Helden geboren. Pumba, dies könnte unsere größte Stunde werden. Die beiden Helden ritten in das geweihte Land ein und schon kurze Zeit später hielten sie an. Ganz in der Nähe des Königsfelsens. Und hier erlebten sie gleich eine Überraschung. Hey, hey, hey, aus dem Weg, Kleiner! Erschreckt sprang Pumba zur Seite und dann sahen er und Timon, dass im Boden ein Loch entstanden war, aus dem nun zwei Erdmännchen herauskrabbelten. Mama! Onkel Max! Oh, Timmy! Timon? Was macht ihr denn hier? Na, wir suchen dich. Oh, Mami ist hier. Tja, ich möchte euch meinen besten Freund vorstellen. Pumba, Mama, Onkel Max. Mama, Onkel Max, Pumba. Timons Mutter hatte es einfach nicht mehr ausgehalten, von ihrem geliebten Sohn getrennt zu sein und nicht zu wissen, wie es ihm in der Fremde erging. Und so hatte sie sich gemeinsam mit Onkel Max auf den Weg gemacht, natürlich unter der Erde, um ihren Timmy zu suchen. Pumba hörte interessiert zu, aber als er zufällig zum Königsfelsen hinüberschaute, sah er, dass sich dort Simba und sein Onkel Scar drohend gegenüberstanden. Ganz in der Nähe einer Herde lauernder Hyänen. Seht nur Simba! Und das muss sein Onkel Scar sein! Ach, wie schön, sie sprechen sich also aus, so ist es auch am besten. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, dass alles wieder gut wird. Das Gefühl, dass alles wieder gut werden würde, hielt nicht lange an. Denn nun war deutlich zu sehen, dass es sich nicht einfach um eine Aussprache zwischen Simba und seinem Onkel handelte, sondern um einen Kampf auf Leben und Tod. Die Hyänen sind da oben, um Scar zu beschützen. Was sollen wir tun? Also ich habe einen Plan. Und wie können wir helfen? Mama, Onkel Max, ihr werdet eine Falle graben. Wir brauchen, ich wage es gar nicht zu sagen, Gänge. Und zwar eine Menge Gänge. Und Pumba, wir zwei Hübschen werden die Hyänen von Simba fortlocken. Oh ja, wir locken sie also in die Falle. Aha, dir entgeht aber auch gar nichts. Komm schon, Pumba, wir reiten voran. Timon war vollkommen überzeugt, dass ihr großer Freund Simba stark und schlau genug war, um seinen niederträchtigen Onkel ganz allein und ohne fremde Hilfe besiegen zu können. Wichtig war also, die Hyänen fortzulocken, damit sie Scar nicht helfen konnten. Die beiden Freunde liefen zum Königsfelsen hinüber und schlichen sich ganz nah an die Hyänen heran, die gebannt den Kampf zwischen Simba und seinem Onkel verfolgten. Und dann führte Timon den ersten Teil seines Planes aus. Du Pumba! Wie nennt man eine Hyäne mit einem halben Hirn? Ich komm nicht drauf, Timon! Wie denn? Ein Genie! Der Plan funktionierte. Die Hyänen wandten ihren Blick von den Löwen und sahen ungläubig zu Timon und Pumba hinüber. Sie reden über uns! Wenn wir dich verschlungen haben, ist Schluss mit lustig! Sie sprangen auf, um sich auf die beiden Freunde zu stürzen, aber die verschwanden blitzschnell im Eingang einer Höhle. Die Hyänen verfolgten sie. Timon und Pumba rannten einen langen Gang entlang bis zum Ende der Höhle und erwarteten dort ihre Verfolger. Unter dem Höhlengang waren währenddessen Timons Mutter und Onkel Max dabei, einen Tunnel zu graben. Und der sollte unter den Hyänen einstürzen. So jedenfalls war Timons Plan. Aber jetzt standen die beiden Freunde mit dem Rücken an der Wand, die Hyänen kamen näher und der Tunnel brach nicht zusammen. Jetzt, Mama? Wir brauchen noch mehr Zeit, Schatz. Grinsend kamen die Hyänen langsam näher und näher. Timon bekam es mit der Angst zu tun. Seid ihr schon fertig, Mama? Noch nicht. Weiter hinhalten. Weiter hinhalten? Timon überlegte und fand eine Lösung. Halt, Moment mal. Auszeit, Auszeit. Du, Timon, was machst du da? Pumba traute seinen Augen nicht. Sein Freund kniete sich auf den Boden. Nur wenige Schritte vor den Hyänen. Schenzi Marina Mandolina Schabraka Schakalene Hyäne, würdest du mir die Ehre erweisen und mich heiraten? Und wovon träumst du nachts? Schenzi Marina, bitte, ich weiß, was du jetzt denkst. Wir sind zu verschieden. Das kann einfach nicht gut gehen. Wie werden die Kinder aussehen? Das verstößt gegen viel zu viele Naturgesetze. Hör mir doch zu! Wir sind doch nur Opfer sozialer Unterschiede, die sich im Wandel des ewigen Kreises des Lebens verirrt haben. Und deshalb frage ich dich, wenn nicht jetzt, wann? Wenn nicht mich, wen? Ich bin so allein! Darf ich euer Trauzeuge sein? Ich sage, wir überspringen die Hochzeit und machen uns gleich ans Buffet! Drohend gingen die Hyänen auf Timon und Pumba zu. Da öffnete sich ein kleines Loch im Boden und Timons Mutter schaute heraus. Jetzt? Klar, wenn ihr soweit seid. Oh, los, Max, los! Hyänen, Gefahr im Verzug! Schnell stieß Onkel Max die Stützen um, die die Tunneldecke trugen, und im nächsten Moment sahen die Hyänen verblüfft, wie im Boden unter ihren Füßen ein paar große Risse entstanden. Mehr aber geschah nicht. Der Tunnel stürzte nicht ein. Ich brauche Hilfe, es hat nicht geklappt! Die Lage schien aussichtslos. Timon überlegte fieberhaft, was er jetzt noch tun konnte. Und dann hatte er den rettenden Einfall. Holen wir sie uns! Wenn es einen gab, der Tunnel mit absoluter Sicherheit zum Einsturz bringen konnte, dann war er das. Blitzschnell sprang er durch einen der Risse im Boden hinab in den Gang und schon wenige Sekunden später hatte er es geschafft. Unter den Hyänen brach ein großes Loch auf. Sie stürzten alle hinein und kullerten dann entsetzt kreischend den ganzen Tunnel entlang bis hinunter zum Fuß des Königsfelsens. Dort fanden sie Scar, der gerade vom Felsen gestürzt war, und fielen über ihn her. Wir haben's geschafft! Timons Plan hatte funktioniert. Seine Mutter sah ihn mit leuchtenden Augen an und umarmte ihn. Timmy! Als sie ihren Sohn endlich wieder losließ, mein Sohn, ein Held, wurde er sofort von Onkel Max umarmt. Der hatte Tränen der Rührung in den Augen und drückte Timon nun mit aller Kraft. Ich bin ja so stolz auf dich. Ich krieg keine Luft. Und es gab noch eine Umarmung, und zwar von Simba, dem König der Löwen. Er nahm gleich beide in die Arme, den kleinen Timon und den dicken Pumba. Ohne euch hätte ich es niemals geschafft. Simba lächelte seinen Freunden zu und dann schritt er langsam und sehr majestätisch zum Königsfelsen hinauf. Oben angekommen, verkündete er durch ein mächtiges, weithin hörbares Brüllen, dass er, der wahre König der Löwen, nun wieder die Herrschaft über das geweihte Land angetreten hatte. Timon und Pumba waren sehr ergriffen. Wir können stolz sein! Oh. Und ich hatte mir doch fest vorgenommen, nicht zu heulen. Aber diese Geschichte endet nicht mit Tränen. Noch nicht einmal mit Tränen der Rührung. Sie endet mit Hakuna Matata. Timon und Pumba gingen nämlich zurück in ihr Paradies. Timons Mutter, Onkel Max und die übrigen Erdmännchen kamen mit ihnen. Und von nun an lebten sie alle glücklich und zufrieden. Niemand musste mehr Gänge graben, um sich zu verstecken. Sie konnten jeden Tag ihres Lebens genießen, über der Erde und ganz ohne Sorgen. Auch Simba verspürte hin und wieder Sehnsucht nach Hakuna Matata. Dann besuchte er seine alten Freunde Timon und Pumba und all die anderen. Jeder hier liebte und achtete ihn, denn schließlich war er der König der Löwen. Und außerdem der Weltmeister im Schneckenschlürfen.